Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Die ganz große erste Liebe. Manchmal kommt sie spät. Die beiden hier jedenfalls haben sich Zeit gelassen. Sie war 39 und er? Doch bleiben wir bei ihr. Bei Elizabeth Barrett. Schön hatte ihr Leben begonnen in einem Landhaus in Herefordshire, mit Park und einer Rosenlaube ganz für sie allein. Mit 8 las sie dort Homer im Original. Doch mit 15 stürzte ihr Pony auf sie, samt Sattel, wie berichtet wurde. Eine Verletzung der Wirbelsäule und fortan ein Leben in 50 Wimpole Street, London, in einem verdunkelten Zimmer. Klingt das düster? Es war düster. Mit Schmerzattacken, Lähmung und viel Morphium. Es war aber nicht nur düster. Da gab es ihren Cockerspaniel Flash und da gab es vor allem ihre Gedichte. Sie zeigen, hier war jemand nicht auf einem weinerlichen Ego-Trip. Hier war jemand kühn. Elizabeth Barrett reimte nicht nur Angels auf Candles, Heaven auf Unbelieving und Islands auf Silence, was bislang noch niemand in der englischen Sprache gewagt hatte und ihr entsprechend hoch von Virginia Woolf angerechnet wurde. Aber trotz aller Munterkeit, viel Zeit gab sich Miss Barrett nicht mehr. Doch da kam, wie schon gesagt wurde, nicht der Tod, den sie erwartet, sondern die Liebe, die sie nicht erwartet hatte. Kam und klopfte an die Tür ihres verdunkelten Krankenzimmers mit einer Hand mit zitronengelben Glacé-Handschuhen. Sie gehörte einem Mann, der als schlank, dunkel und sehr hübsch beschrieben wurde, dem Dichter Robert Browning, 33 Jahre alt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Robert war die erste ganz große Liebe von Elizabeth und Elizabeth war die erste ganz große Liebe von Robert. Groß genug diese Liebe, dass mit der zierlichen Invaliden eine seltsame Veränderung vor sich ging. Als erstes hat es die Treppe im Haus Number 50 bemerkt, dann die Halle, anschließend die Wimpole Street und endlich der Regent's Park. Denn wessen leichter Schritt bewegte sich, den Radius mutig immer erweiternd über Stiege, fließend Pflaster und englischen Rasen? Es ist niemand anders als Miss Barrett, die einmal so kranke Miss Barrett. Und nun, nach heimlicher Heirat als Mrs. Barrett Browning, was stellt sie jetzt an? Sie brennt nach Italien durch. Vater, 2 Schwestern, 7 Brüder, alle außer Flash, zurücklassend. Das kann die Liebe, aber siehe, die Liebe kann noch mehr. Mr. Browning hat es im Frühjahr 1847 erfahren, ein halbes Jahr nach der Heirat. Ein Bündel Manuskripte gleitet in seine Hand, 44 Sonette, in denen Elizabeth ihre wachsende Liebe beschrieben hat. Sie gehören ihm, meint sie, ihm ganz allein. Sie gehören mir, meint er, aber nicht mir allein. Ich kann doch nicht, sagt er, die schönsten Sonette seit Shakespeare für mich behalten. Und so sind ein paar sehr private Gedichte allmählich unter dem Titel Sonnets from the Portuguese ein Stück Weltliteratur geworden. Elizabeth Barrett Browning ist am 30. Juni 1861 in Florenz gestorben. Seine Hoheit Prinz Nachwelt aber hat sie nicht vergessen. Eines ihrer Sonette empfinden die Engländer heute als das schönste ihrer Liebesgedichte. Seine erste Zeile: How do I love thee? Let me count the ways. In Rilkes Übersetzung: Wie ich dich liebe? Lass mich zählen, wie. Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Nothaft. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.